Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute gehen wir nach Persien und reden über die großartige Spielereihe Prince of Persia. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Jaffa eingeladen. Hey, Jaffa, wie geht's dir? Reibe an der Lampe und ich erfülle dir drei Wünsche. Das ist, Moment, das ist der Genie nicht der Fall, egal. Das ist wie immer der gute Markus. Hey, Markus. Hallo. Hast du irgendwelche Prince of Persia Games gespielt in deinem Leben? Irgendwelche, egal welche. Sands of Time, Sand of Time. Okay. Und Vergessene Zeit habe ich gespielt, auf jeden Fall. Du hast. Sind also die, an die ich mich erinnere. Sands of Time und Forgotten Sands. Okay. Das war's. An die ich mich erinnere, auf jeden Fall, ja. Ha! Interessant. Es gibt nämlich eine ganz schön große Menge an Prince of Persia Games tatsächlich. Der erste erschien damals 1989. Wer übrigens Prince of Persia nicht kennen sollte, Prince of Persia ist eine Hupf-und-Spring-Spielreihe, eine Plattformspielreihe, in dem man, wie gesagt, hüpft und springt und somit das Spiel durchspielt. Der erste erschien damals 1989, die Handlung spielt in Persien. Und während der Scheich abwärts seines Platzes im Krieg findet, versucht der ehemalige, mächtige, machtgierige Visier Jafar, den Thron an sich zu reißen. Und Jafar nimmt die Prinzessin gefangen und gibt ihr 60 Minuten Bedenkzeit. Entweder sie heiratet ihn oder sie stirbt. Jetzt bleibt ihr nur noch die Hoffnung, dass sie jemand rettet. Und der bist du, der Prinz. Der hat relativ hübsch, eigentlich immer noch sehr, sehr hübsch anzusehende Level hüpft und springt und kämpft. Hast du den ersten mal gesehen? Gesehen, ja, das war doch noch in Pixel-Look-Grafik. Das war in Pixel-Look-Grafik, richtig, ja. Ich hab, gespielt hast du nicht, oder? Gespielt nicht, nein. Ich habe ihn auch nie gespielt, ich habe ihn halt nur gesehen. Es sah, die Tücke der Spielerin, dass es läuft, die Tücke der Spielerin ist, dass es in Echtzeit abläuft. Sodass der Spieler möglichst zügig alle Herausforderungen meistern muss. Und ab Level 3 ist es auch möglich, das Spiel abzuspeichern. Es ist sehr interessant gemacht. Damals sah das unglaublich gut aus. Die Figuren, wie sie sich bewegt haben, tatsächlich wie echte Figuren, also wie echte Menschen, die sich bewegt haben. Mit dem Kämpfen, mit dem Hin- und Herlaufen, mit dem Springen, mit dem Hochhangeln, war sehr, sehr cool. Aber da hat man sich schon gefragt, wer durch dieses Schloss gegangen ist, wer zur Hölle dieses Ding designt. 1000 Fallen, überall musst du durch. Du musst ständig hüpfen. Ständig hüpfen. Das ist bestimmt derselbe Typ, der die Resident Evil Häuser erfunden hat. Nur so ein bisschen sadistischer, zumindest in den Bildern, die ich kenne, weil du hast ja immer Türen, die einfach eine harte Kante nach unten haben. Keine Treppen. Oder zumindest kaum Treppen. Ja, schon. Und Wandsprünge. Also wer zum Henker, dann muss jeder Bedienstete Wandsprünge kennen. Ja, ich hole mal kurz was aus dem Keller, 3 Stunden später, wo ist er hin? Wo ist er denn? Sorry, hab den Wein verloren. Musste nochmal von vorne anfangen. Ja, ohne Scheiß. Ich habe, wie gesagt, den ersten nie gespielt, aber ich habe sehr viel davon gehört, dass er unglaublich viel beigetragen hat, was Games angeht, zum Beispiel vom Aussehen und vom Gameplay her. Hat er sehr, sehr viel beigetragen. Was war was Neues? Und haben sich sehr viele Leute halt orientiert daran. Es gibt einen zweiten Teil, The Shadow of the Flame. Der sagt mir gar nichts, von dem habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ich wusste nicht mal, dass es ein Prince of Persia 2 gibt. Hast du davon gewusst? Von Shadow of the Flame. Nee. Er ist, sieht genauso aus wie der alte, nur halt so ein bisschen moderner. Er sieht mehr so aus wie ein Super Nintendo Game tatsächlich. Sieht okay. So ein bisschen moderner aus, ist so ein bisschen immer noch Pixel-Look. Und soll aber auch sehr, sehr gut sein. Da gibt es auch einen fliegenden Teppich, ist klar. Und auch wieder richtig bescheuerte Rätsel. Und eines Tages trifft der Prinz im Thronsaal an und stellt fest, dass jemand anderes seinen Platz eingenommen hat. Dieser andere scheint das exakte Ebenbild von ihm zu sein. Hinter ihm verbirgt sich jedoch der rachsüchtige Visier Jafar, der ursprünglich die Prinzessin heiraten wollte. Also geht es halt darum, ja, du darfst das Ganze nochmal machen. dieser Teil der Saga wurde 1994 veröffentlicht und zeichnete sich durch bessere Grafik und weitaus mehr Gegner aus. Zudem wurde im zweiten Teil die Speicher- und Ladefunktion erweitert. Neuerdings waren mehrere Speicherslots vorhanden, um mehrere Spielstände abzuspeichern. Dann gab es 1999 einen grauenhaften, furchtbaren Teil namens Prince of Persia 3D. Den habe ich gespielt. Der erste in 3D und da hast du doch dann gegen, glaube ich, den Bruder kämpfen müssen vom Jafar. Ja. Der Sultan, die Prinzessin und der Prinz werden vom Bruder des Sultans, König Asan, auf ein Bankett geladen. Gerüchte besagen, er sei ein grausamer Herrscher, aber aus Höflichkeit folgen sie der Einladung. Diese führt jedoch zur Gefangennahme des Sultans und zur Entführung der Prinzessin. Der Prinz selber landet wieder einmal in dem Kerker. Asans Sohn Ruknur soll eigentlich mit der Prinzessin vermählt werden, doch der Prinz macht diesen Plan zunichte, ohne davon zu wissen. Nun muss der Prinz erneut seine große Liebe vor einem schrecklichen Schicksal retten. Dieses Spiel ist Tomb Raider. In schlecht. Okay. Das ist Tomb Raider in schlecht. Extrem schlecht sogar. Es ist hässlich. Die Steuerung ist Katastrophe. Ich habe das Spiel eine Zeit lang gespielt. Es war mal in so einer. Boah, kennst du noch die, oh Gott, wie hieß das? Good Old Games Collection. Oder hieß das Good Old Games Collection damals? Ich glaube, irgendwas in der Richtung zumindest. Irgend so eine Collection auf jeden Fall, da war das mit drin. Da habe ich das gespielt. Das war fürchterlich. Das war absolut fürchterlich. Oder waren das die Gold Collections? Gold Collection, stimmt, ja. Da wo immer so 10, 15 Spiele drin waren? Ja, richtig. Das war so eine komplette Collection und da war das mit drauf. Und das habe ich dann ausprobiert. Und dann habe ich festgestellt, wow. Es ist ganz schön schlecht. ich habe es nicht lang gespielt. Vielleicht so 1-2 Stunden oder so und dann habe ich es nie wieder angerührt. Ach, ich habe nur was davon gesehen und das hat mir schon gereicht. Ja, es ist nicht sonderlich hübsch. Es ist auch nicht sonderlich toll. Ich find's echt nicht gut. Es hatte tatsächlich diese sehr komische. Man kann sich das so vorstellen. Es ist ein schlechtes Tomb Raider und eigentlich kann man sagen, funktioniert so ähnlich wie das Turm vom Babelspiel von Indiana Jones. Genauso furchtbare Animationen, genauso fürchterliche Level, also Kackspiel. Kann man komplett vergessen. Dann gibt es aber die sehr, sehr beliebte und großartige Sense of Time Saga. Zuerst veröffentlicht wurde das Spiel 2003. Kam für alles raus. Für Game Boy, PlayStation, Windows, GameCube, Xbox. Von der Sense of Time Saga hast du nur den ersten gespielt, oder? Der Sense of Time. Ich habe Sense of Time und dann weiß ich nicht, ob es der zweite Teil war. Forgotten Sands. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Forgotten Sands, richtig. Den ersten habe ich nie durchgespielt. Ich habe alle drei angespielt, aber nie durchgespielt. Okay. Tatsächlich. Ach krass, musst auf jeden Fall spielen. Erstens super coole Love Story, die sich da ergibt. Dann ein schöner Twist mit den Gegnern, die du hast. Auch ja, wenn ich den Anfang ein bisschen dubios fand, als ich es damals gespielt habe. Wird nicht eine riesen Sanduhr geklaut oder belagern sie nur eine riesen Sanduhr? Soweit ich das noch weiß, ging es darum, dass du findest auf jeden Fall diesen Dolch, der irgendwie Zeit kontrollieren kann und das hängt genau mit einer riesigen Sanduhr zusammen. Genau, und du musst halt bis zu dieser komischen Sanduhr wieder vordringen und das alles wieder rückgängig zu machen, weil du hast eigentlich im Prinzip Scheiße gebaut. Soweit ich noch weiß. In der Antike besiegen die Perser unter Führung des Königs Charaman und seines jüngsten Sohnes den mächtigen indischen Maharaja. Bei der Plünderung des Palastes entdeckt der vom Spieler gesteuerte Prinz einen mysteriösen Dolch, während die Männer seines Vaters eine übergroße, extravagante Sanduhr aus dem Palast schleppen. Was der Prinz allerdings nicht weiß, diese beiden Objekte können in dem Besitz Macht über die Zeit selbst geben. Hinters Licht geführt durch den Visier, der zuvor bereits seinen Maharaja verraten hatte, setzt der Prinz den Sand der Zeit ein. Stimmt, ja, er hat ihn dazu gebracht, diesen Sand einzusetzen. Und dadurch sind alle Gegner in so komische Sandmonster verwandelt worden. Und du musst es halt richten mit Parkour, Parkour, Parkour. Im Prinzip eigentlich der Vorgänger von Assassin's Creed. War es tatsächlich auch, ja. Die haben ja damals, das war dieses Parkour, das haben sie dann aus Prince of Persia übernommen. dieses Geklettere. Das war aber cool. Du hattest richtig schöne, flüssige Animationen. Es war sehr, sehr gut gemacht. Und es war eine schöne Märchenstory eigentlich, wenn man sich das so überlegt, oder? Von dem Story im Allgemeinen. Ja, also erinnert an so ein typisches Tausend und eine Nacht Märchen. Genau, richtig. War sehr, sehr cool. Also ich hab's echt gern gespielt. Ich hab's nur nie durchgespielt, leider. Ich hatte damals, das war damals auf irgendeiner Heft-CD, glaube ich, drauf, da habe ich es zum ersten Mal gespielt und habe mir dann irgendwann die PlayStation 2-Varianten geholt. Die habe ich dann auch gespielt und habe mir dann irgendwann die Collection geholt für die PlayStation 3. Die habe ich dann nicht gespielt, aber ich habe sie. Wo alle drei Teile mit drin sind. Okay, krass. Aber es lohnt sich definitiv. Also einen ersten durchzuspielen lohnt sich. Habe ich auch gehört, ja. Habe ich auch gehört, dass er wirklich sehr, sehr gut ist. Und dann hat es tatsächlich, wenn du dranbleibst, diesen Assassin's Creed Charme mit. Jeder kennt's, die Ezio-Trilogie, wenn die für einen neu ist, man spielt sie und will weiterspielen. Irgendwann Jahre später schaut man sie sich wieder an und denkt sich, es ist nicht gut gealtert. Assassin's Creed 2 schon, doch. Das Klettern vielleicht nicht, weil du da 30.000 Tasten halten musst, aber ansonsten... Richtig. Ja, es ist halt... Also ich hatte echt Spaß damit. Ich habe es halt leider nie zu Ende gespielt. In der Konsolenversion ist die erste Version von Prince of Persia aus dem Jahr 1989 versteckt. Sobald man das Spiel in der Konsolenversion freigeschaltet hat, kann man es im Hauptmenü auswählen. Echt? Ja, in der PC-Version ist lediglich der erste Level des Originalspiels versteckt. Dazu muss man nach dem Beginn eines neuen Spiels, während die Figur auf dem Balkon steht, die X-Taste gedrückt halten und dazu zügig nacheinander Leertaste, linke Maustaste, ECE, Leertaste, linke Maustaste, C drücken. Das machst du mal auf der PlayStation 2. Ja, da brauchtest du es nur einmal durchspielen, dass du das komplette Game dazu gekriegt. Ach so. Ja. Die Sands of Time, überraschte viele Kritiker, vor allem wegen dem innovativen Gameplay. Der Prinz ist agil und viel beweglicher als je zuvor. Wandläufe, Salty-Drehungen und so weiter sind auch dringend nötig, um die intelligent entworfenen, feingespickten Level zu durchqueren. Der Prinz lässt sich äußerst genau durch den Spieler steuern. An der automatischen Kameraführung hinter der Spielfigur ist nichts zu beanspruchen. Ja, doch, manchmal war es schon ziemlich scheiße. Also neuer Architekt in Persien gewesen. Ja. Für die anspruchsvollen Kletterpartien lässt sich auch zwischen der Standardkamera und einer weit entfernten für das Überblicken eines größeren Areals und einer Ich-Perspektive wechseln. In Kämpfen kann man die Gegner direkt attackieren, sie überspringen oder an ihnen vorbeihechten und von hinten sogar aus der Luft angreifen. Ja, die Animationen waren schon ziemlich cool. Einen Nachteil gibt es allerdings, man kann die Gegner nur mit dem Dolch der Zeit töten. Ja, du hast so Finisher machen müssen, ne? Das ist so ja, und du hast ja auch gegen Sanddämonen gekämpft, ständig. Ja, du hast dich so umgedreht, hat er so ein Finisher gemacht, auf ihn eingestochen oder eingesaugt. So hast du, glaube ich, auch den Dolch wieder aufgeladen, soweit ich noch weiß. Richtig. Wände, Geländer und Säulen ermöglichen weitere Schlagmöglichkeiten. Wie zum Beispiel ein torpedoartiger Abstoß mit gezücktem Schwert. Wenn was nicht klappt, der Prinz beim Klettern in die Tiefe stürzt oder die Gegner zu geschickt sein sollten, einfach die Macht über die Zeit ist universell einsetzbar und ermöglicht dem Prinzen das Zurückspulen, um die letzten Sekunden ungeschehen zu machen. Selbst eine Zeitlupenfunktion ist integriert, die Fallen und Gegner verlangsamt, wobei der Prinz jedoch seine normale Geschwindigkeit behält. Fand ich sehr, sehr gut. Hat echt Spaß gemacht. Ich weiß nie, warum ich es nicht durchgespielt habe. Vermutlich wieder abgelenkt, wie immer. Neues Spiel. Ja. Würde immer die Schuld auf ein neues Spiel schieben. Ja. Das erschien im Jahr 2003. Dann gab es im Jahre 2005 Battles of Prince of Persia. Das ist ein DS-Ableger der Prince of Persia-Reihe. Er erzählt die Geschichte der 7 Jahre zwischen Sands of Time und Warrior Within. Wodurch eine große Storylücke des Prince of Persia-Universum schließt. Der Prinz kehrt nach den Geschehnissen in Sands of Time in seine Heimat zurück, wo er von einer schwarzen Bestie überfallen wird. Er beschließt, die Schatulle der 1000 Fesseln zu finden, um die Bestie darin einzusperren. Im Gegensatz zu den bisherigen Prince of Persia-Spielen handelt es sich hierbei um einen Jump'n'Run. Es ist dann kein Jump'n'Run, sondern um einen runden Strategietitel. Die zwei Parteien auf dem Schlachtfeld ziehen dabei abwechselnd ihre Truppen, denen sie über die Spielkarte Befehle erteilen. Diese Karten können für einfache Bewegungsbefehle genutzt werden, haben manchmal jedoch auch magische Fähigkeiten, welche die Werte der Einheiten verbessern können. Über Spielekarten kannst du sozusagen Leute befehligen. Auch nicht schlecht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Gab's für den DS. Schön, noch dass nie gehört. Ja, ich auch nicht, aber schön, dass man Story-Sachen einfach mal so in den Handheld packt. Ohne auf andere Spiele einzugehen. Scheiß Cross-Marketing. dann gab es die Vergessene Zeit. Das ist der zweite Teil der Sense of Time Saga. Auf Englisch Prince of Persia The Forgotten Sands. Erschien im Europa 2010. Jetzt musst du überlegen, 2003 kam der erste. 2010 kam der zweite. Das ich kann mich nur noch am zweiten erinnern. Das war Azubi The Game. Wieso? Weil ich erinnere mich nur noch dran, dass der Prinz zu seinem Bruder ging in die Lehre als Herrscher. Okay. Das war für mich der Prinz als Azubi. Für mich war es so Heavy Metal Prinz. Echt? Ja, weil du hast, in der Zeit hat sich ja unglaublich viel verändert. Du hast lange schwarze Haare gehabt, du hattest den Metal Soundtrack, während du gekämpft hast. Das war sehr wirr. Und auf jeden Fall war sehr strange, auf jeden Fall. Es war nicht der beliebteste Teil der Reihe. Aber er war echt komisch gemacht irgendwie. Er war viel düsterer als der erste Teil. Der Prinz begibt sich zum Königreich seines Bruders, um so von dessen Fähigkeiten als Herrscher zu lernen. Doch bei seiner Ankunft wird sein Bruder Malek von einem gewaltigen Heer angegriffen. Der Prinz eilt zur Hilfe und trifft letztlich seinen Bruder beim Rückzug in die inneren Bereiche der Festung. Im Angesicht der sicheren Niederlage will Malek die Sandarmee des mächtigen Herrschers Salomon beschwören, um sein Königreich zu retten. Der Prinz will ihn davon abhalten, da er in ihr eine große und unkontrollierbare Gefahr sieht. Malek lässt sich aber nicht aufhalten und beschwört mit gutem Willen die Katastrophe herauf. Zwar ziehen sich die feindlichen Streitkräfte zurück, doch nur aus Angst, da die beschworene Armee nun auch gegen ihre Beschwörer wendet und alle verbündeten Soldaten durch Berührung in Sandstatuen verwandelt. Geschützt durch eine einen MacGuffin des Beschwörungsschlüssels, muss sich der Prinz nun zu seinem Bruder begeben, um das Gefängnis der Armee wieder zu schließen und um die Verbreitung zu verhindern. Doch im Austausch wurden die Brüder getrennt und der Prinz muss sich nun durch den Palast kämpfen. Unterstützung erhält er von einer Djinn-Königin namens Razia, die ihm besondere Kräfte verleiht und ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch auch die Sandarmee wird von einem Djinn, einem Ifrit namens Raja, angeführt. Malek wird nach und nach in Rajas Bann gezogen und der Prinz muss gegen seinen einen Bruder kämpfen, um das Königreich zu retten. Um den Sandfluch zu brechen und die Armee wieder zu versiegeln. Das weiß ich noch. Und es hat eins der weirdesten Enden. Das habe ich tatsächlich nicht durchgespielt. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe nur gehört, dass du am Ende mit der Razia schläfst. Das ist eins der Enden. Mit dem Djinn. Mit der Djinn-Königin. Cool. Warum auch immer. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Djinns herkommen. Das ist normal. Die sind ja bei denen öfters. Nein, stimmt, The Forgotten Sands war das nicht das Düstere. The Forgotten Sands war das Neuere. Jetzt, ich erinnere mich. Das war das von 2010, weil das danach kam eigentlich The Warrior Within. Das war das Heavy Metal-Ding. Ist mir gerade eingefallen. Ah, gut, das kenne ich nicht. Das Forgotten Sands war für die PlayStation 3. Anscheinend ist das zeittechnisch so gemacht. Ah, das ist interessant. Weil danach kommt erst Warrior Within in der Zeit. Das kam nämlich 2004. Weil 2003 gab es Sands of Time. 2004 gab es Warrior Within. Jetzt! Mhm. Okay, also du hast die Vergessene Zeit gespielt. Richtig. Den gab es doch mal umsonst, glaube ich, für PlayStation, soweit ich noch weiß. Ja. Er ist auch sehr mittelmäßig, habe ich mir sagen lassen. Der aber gespielt habe ich ihn nicht. Ah, okay, das ist natürlich interessant. Das habe ich nicht gewusst, dass das so abläuft. Okay. Weil Warrior Within, das war das mit der, das am Ende mit das der. Das habe ich nicht gespielt. Das ist das Düstere. Das ist das viel, viel düstere, wo du am Ende ich glaube, Tussi am Ende schläfst, sobald ich noch weiß. Das war eine der komischen Enden auf jeden Fall. The Warrior of Inn beginnt 7 Jahre nach der Handlung von The Sands of Time. Der Prinz ist in seine Heimat Babylon zurückgekehrt und muss feststellen, dass ihm eine übernatürliche Kreatur nach dem Leben trachtet. Er besucht einen alten Mann mit mystischen Kräften, den hat irgendwie jeder in seinem Dorf damals, welcher ihm offenbart, dass seine früheren Taten, das Freisetzen des Sandals der Zeit, in The Sands of Time, eine unsterbliche Inkarnation des Schicksals auf den Plan gerufen hat, um seine Einmischung im Laufe der Zeit zu korrigieren. Sprich, den Prinz töten und ihn aus der Zeitlinie entfernen. Um nicht Zeit seines Lebens auf der Flucht sein zu müssen, bleibt ihm nur eine Möglichkeit. Er muss in die Vergangenheit reisen und die Entstehung des Sandes verhindern. So macht sich der Prinz mit einem Schiff auf den Weg zur Insel der Zeit, um dort mit Hilfe der Herrscherin der Zeit dieses Ziel zu erreichen. Für eine Küste der Insel wird das Schiff jedoch von Shadese, einer Dienerin der Herrscherin der Zeit, angegriffen und zerstört. Der Prinz wird als einziger Überlebender an den Strand der Insel gespült, wo ihn ein ungewisses Schicksal erwartet. Dort trifft er auf Kalena, ohne zu wissen, dass sie die Herrscherin der Zeit ist. Im späteren Verlauf erfährt der Prinz allerdings die wahre Identität und tötet sie im Kampf. Da es jedoch noch immer Probleme im Zeitgefühl gibt, trachtet ihm der Dakaga auch weiterhin nach dem Leben. Im weiteren Spielverlauf muss der Prinz erneut Rätsel lösen und sich durch verschiedene Gegner, Kletterpassagen und Fallen kämpfen, nur um seinen Weg voranzukommen. The Warrior of Inn wurde im Dezember 2004 veröffentlicht. Nicht an dem Tag, wie er immer veröffentlicht werden sollte. Und besitzt eine deutlich düstere Grundstimmung als sein Vorgänger. Die Kulisse ist größtenteils trist und trostlos. Gebäude sind verfallen und halb zerstört. Der Soundtrack ist durchsetzt von schweren und aggressiven Gitarrenriffs statt orientalischer Musik. Es setzt seinen außerdem Schwerpunkt mehr auf Action-Elemente, erkennbar an der gestiegenen Gewaltdarstellung, die sich jedoch deaktivieren lässt. Blutspritz, Gegner können zerteilt werden und so weiter. Ein überarbeitetes und stark erweitertes Kampfsystem mit dem Namen Free Foam Fighting System stellt eine solide Basis für die vielen Kämpfe dar. Es gibt die Möglichkeit, mit 2 Waffen zu kämpfen und so weiter. Es ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr düster. Das war das, was ich meinte. Es ist unglaublich düster. Und das ist das Heavy Metal Game. Das ist das Heavy Metal Game, richtig. Und das andere, wie du sagst, ist das Azubi the Game. Azubi Game. Hallo Bruder, ich möchte dein Azubi werden. Prince of Azubi. Es ist sehr, sehr mittelmäßig aufgefasst worden. Das weiß ich noch. Wie viele Leute haben sich beschwert, dass es zu düster ist. Dass es plötzlich zu blutig ist und dass der Flair nicht mehr da ist. Ich glaube, mich hätte eher dieser Heavy-Metal-Style in einem orientalischen Spiel gestört. Ja, das ist halt so Gitarrenriffs, ne? Aggressive, ja. Gitarrenriffs, warum auch immer. Ja, da ist halt der Depri-Prinz sozusagen. Ursprünglich war das Samsung Time nicht als Strategie gedacht. Warrior Within kam eine vollkommen andere Kulisse als der Vorgänger. Zudem sorgten die beiden unterschiedlichen Enden für Verwirrung, da das echte unbekannte Ende zur Veränderung der Trilogie herangezogen wurde. Für die angesprochene Endsequenz braucht man alle 9 Lebensupgrades, die schwer zu bekommen sind. Dadurch erhält der Prinz das Wasserschwert, die einzige Waffe, das den Dakana verletzen kann. Für Sony PlayStation Portable erschien eine Portierung des Spiels namens Prince of Persia Revelations. Of course Revelations, weil jedes Spiel heißt irgendwann mal Revelations. Das habe ich tatsächlich gehabt. Das ist die PSP-Version davon. War auch so, meh. Dann gab es The Two Thrones. Den mochte ich am... Der Abschluss dann. Ja, das war der Abschluss. Den mochte ich am liebsten. Der Prince of Persia-Trilogie. Den habe ich am liebsten gespielt, aber ich habe ihn auch nicht durchgespielt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe ihn gar nicht gespielt. Ich habe immer nur Leuten zugeguckt. Ich werde einfach irgendwann demnächst einfach mal nachholen. Ich habe ja die Trilogie da. Der letzte Teil der Trilogie um die Sands of Time knüpft an das Ende von The Warrior of Inn an. Und der Prinz und die Kalena kehren von der Insel der Zeit nach Babylon zurück. Es ist jedoch ein brennendes Babylon, das die beiden erwartet. Und du wirst mit irgend so einem komischen, bösen Ich verschmolzen und kannst zwischen gut und deinem bösen Ich hin und her schalten. Der böse Ich hat irgendwie so Risse im in so dunkle Haut, so Risse im Gesicht. und kannst du mit Ketten kämpfen, das weiß ich noch. Es war sehr, sehr cool gemacht. Ich hab das echt gern gespielt, aber ich hab's dann auch nie durchgespielt, ich Idiot. Wie immer. Das Spiel wurde im deutschen Sprachraum am 8. Dezember 2005 veröffentlicht. Knapp. Ganz knapp, Freunde. Ganz knapp am besten Datum der Welt. Und schließt sich dann zur Time-Trilogie ab. Das Entwicklerstudio Ubisoft Montreal ließ verlauten, dass man die besten Elemente aus beiden Vorgängern kombiniert habe. Das bedeutet mehr Rätsel und deutlich durchdachtere Geschichte als in Warrior of Inn, aber auch mehr anspruchsvollere Kämpfe als in The Sands of Time. Nachdem sich viele Spiele und einige Fachmagazine negativ über die ungewohnt blutigen Kämpfe in Warrior of Inn geäußert hatten, ist der dritte Teil der Reihe etwas weniger brutal ausgefallen. Der düstere Grundton des Vorgängers wurde teils beibehalten, teils freuen wieder hellere Schauplätze wie Sands of Time das Auge des Spielers. Es ist sozusagen eine gute Mischung aus Teil 1 und Teil 2, kannst du sagen. Alle europäischen Versionen des Spiels sind zensiert, Bluteffekte wurden reduziert und die Möglichkeit, Gliedmaßen abzutrennen und Gegner zu zerteilen, wurde entfernt. Auch die Darstellung nackter weiblicher Brüste einiger Statuen wurde retuschiert und verfremdet. Ein Hoch auf Zensierung. Der Vorgänger erschien trotz identischer Gewaltdarstellung noch unzensiert und ebenfalls am 16. freigegeben. Erst mit Erscheinen der HD-Trilogie wurde die Zensur in Europa rückgängig gemacht. Ein Hoch auf Zensur. Bescheuert. Ich finde, Museen sollten auch zensiert werden. Ja, es sind schließlich nackte Brüste zu sehen. Das geht überhaupt. Also bitte alle Gemälde von super hochwertigen Meisterkünstlern bitte verpixeln. Richtig. Oder wenn sie auch nur Brust zeigen. Oder abmachen. Abmeißeln. Furchtbar. Dann gab es Prince of Persia Kindred Blades. Das sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Das habe ich. Keine Ahnung, noch nie gehört. Klingt nach einem Handygame. Ist es wahrscheinlich nicht, aber. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Kindred Blades. Ich habe nie von Kindred Blades gehört. Kindred Blades war eigentlich als dritter Teil der Sands of Time Trilogie gedacht. Es gab eine offene Welt. Der dunkle Prinz leuchtet mehr. Es gab viel mehr Speedkill-Möglichkeiten und auch die Story war anders. Okay. Aber aufgrund der Kritiken der Presse und bei den Fans wurde die Version des Spiels abgeändert. So wurde das Spiel zu The Two Thrones umbenannt. Das ist im Prinzip die Fassung, die wir gehabt hätten. Der Walking Title. Okay. Also sozusagen, der Arbeitstitel. Der Arbeitstitel sozusagen. Interessant, das wusste ich nicht. Ja, witzig. Dann gab es die Trilogie, das heißt, die erschienenen Teile gab es nochmal in HD. Das ist, ja, im Rahmen der HD Classics-Reihe erschien im Jahr 2010 der Prince of Persia Trilogie HD, exklusiv für die PlayStation 3. Diese Sammlung erhält alle drei Hauptspiele der Sands of Time Trilogie, welche in puncto Grafik überarbeitet wurden und nun in nativer HD-Auflösung vorliegen. Zudem wurde die 3D-Option hinzugefügt, sodass alle drei Spiele in stereotypischen 3D dargestellt werden können. Ein 3D-taugliches Fernsehgerät vorausgesetzt. Das heißt, es in 3D spielen können. Okay. Die komplette Sammlung befand sich auf einem Datenträger. Die jeweils Spiele konnten vom Startmenü oder Discord gestartet werden. Von Spielern und Presse kritisiert wurde der Umstand, dass der Ton offenbar nicht entsprechend neu abgemischt wurde und schon bei der Urversion des Spiels bekannte Tonspuren und Stimmen waren mitunter leise und gingen komplett in Geräuschkulisse unter. Soundeffekt zu laut, Musik zu leise, nicht behoben wurden. Außerdem war die Möglichkeit des HD-Mediums nicht annähernd ausreichend genutzt worden. Also eine relativ Cash-Grab-HD-Trilogie, die aber uncut ist, anscheinend. Hä? Kriegt man für 15 Euro hinterhergeschmissen, wenn man es auf Konsole spielen will. Wenn nicht, ich glaube, auf PC gibt es die auch für 2-3 Cent oder so. Und Ubisoft hat die, glaube ich, sogar alle mal verschenkt, soweit ich noch weiß. Dann gab es die Verfilmung. Hast du den Film gesehen eigentlich? Der Sand der Zeit? Ja. Wie fandst du den? Ja, war ganz nett. Man kann ihn einmal angucken. Ja. Ja. Ja. Ja. Stimmt, ja. Man kann ihn ein einziges Mal angucken und das war's. Und danach irgendwie nie wieder. Der war völlig okay. Er war absolut vollkommen okay. Hast du die 2008-Version gespielt von Prince of Persia? Es gibt eine 2008-Version? Ja, Der im Dezember 2008 für PC und 360 und PS3 erschienen, der Titel The Prince of Persia, wurde beruht auf der Skitima Engine, die bereits für Assassin's Creed und zuletzt für Shaun White Snowboarding eingesetzt wurde. Das Spiel ist im Comic-Look. Es ist wunderschön, meines Erachtens. Die Entwickler bezeichnen den Grafikstil so, dass es dessen Ziel sei, das Spiel am Ende wie ein Artbook in Bewegung aussehen zu lassen. Erneut wird der Grafikstil mittels Cell-Shading-Technik benutzt. Also Cell-Shading-Grafik, Cell-Shading-Look, sehr hübsches Spiel, sehr, sehr gutes Spiel, gute Sprecher. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es an dem Game, es ist zu einfach. Du kannst nicht sterben. Weil wenn du irgendwo runterfällst, wirst du automatisch von derjenigen, die mit dir rumrennt, zurückgeholt. Du wirst automatisch einfach aus der, zum Beispiel, wenn du irgendwo runterfällst, sagt sie nein, nicht, heb dich nach oben und schmeiß ihn hoch. Das heißt, du kannst nicht sterben in dem Game. Cool. Es ist. Klingt spannend. Ja, es ist ein gutes Spiel gewesen, finde ich. Also, ich habe es damals geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Ich fand es echt gut. Ich hatte mega viel Spaß mit. Jetzt kommt das riesengroße Problem bei dem Ding. Der Epilog. Bei der Prince of Persia Epilog handelt es sich um ein Add-on für das Hauptspiel. Es ist in Form von DLC, also kostenpflichtiges Add-on über den Vertriebsplattformen von 360 und PS3 erschienen. Der Epilog erhielt ein neues Level, eine neue Kraft für die Prinzessin, die mit ihr gerannt ist, und eine neue Attacke für den Prinzen, die bereits aus der PC-Version bekannte Prototype-Skins und für den Prinzen und für die Prinzessin. Die Handlung des Addons knüpft unmittelbar an das offene Ende des Hauptspiels an. Das Original hat ein offenes Ende. So. Yay. Jetzt kommt das Witzige. Nachdem bekannt wurde, dass der Downloadable-Content nicht für Windows erscheinen würde, brach eine Welle der Empörung unter den Käufern der Windows-Version aus. Das heißt, wenn du das Spiel nur auf Konsole gekauft hast, hast du das Ende kaufen können. Hast es auf PC gekauft, warst du gearscht. Danke, Ubisoft. Danke, Ubisoft. Vor allem, dass sie den Epilog dass sie das Ende verkaufen, nochmal verkaufen, also das echte Ende. Oder allgemein, das Ende, das überhaupt so zu verkaufen, ist schon eine Arschloch-Taktik. Vielen Dank, Ubisoft. Ist ja nicht so, dass sie das auch öfters gemacht haben. Nicht nochmal gemacht haben oder so. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Odyssey. Was? ich hätte gern das Ende des Spiels. Kein Problem. 24,99 bitte. Was? Aber 24,99? 24,99? Willst du da etwa nicht das Ende des Spiels sehen? Aber ich hab's doch durchgespielt. Da stand nur, du hast die Heimklung abgeschlossen. Nicht, du hast keine Endsequenz gesehen. Okay, dann nehme ich's. Alles klar, 45,99 bitte. Was? Wieso? Wieso das denn? Ja, du kriegst doch eine schlechte HD-Version eines älteren Teils dazu. Aber die will ich nicht. Egal. 49,99 bitte. Ja, er war gut. Er hat echt Spaß gemacht. Er war schön anzusehen. Nur das Problem war halt das Ende. Es war offen und du hast den, ich hab's ja damals auf PC gehabt. Und du hast im Prinzip das richtige Ende nie gesehen. Das war sehr, sehr doof. Und dann gibt es, der letzte erschienene Teil der Reihe war von 2008. Das war The Fallen King. Der erschien für Nintendo DS. Habe ich nie gehört davon. Ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon. Ich auch. The Fallen. Ach ja, das war dieses ultra hässliche, stimmt. Das hatte so einen komischen, hässlichen Look. The Prince of Persia Fallen King nennt sich der jüngste Ableger von The Prince of Persia für Nintendos Heimkonsole. Also Handheld-Konsole. Die Geschichte orientiert sich dabei grob an das 2008 für Windows und Xbox und 3 und PlayStation 3 erschienene Titel. Ja, es ist richtig hässlich. Es ist absolut hässlich. Also ich find's echt nicht schön. Das ist immer so bäh. So richtig komischen Look hat es irgendwie. Mhm. Sehr strange. Auf jeden Fall, das ist der letzte erschienene Teil der Reihe, den es bis jetzt gab. Es soll, dann gab es vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 war das, gab es einen Trailer, wo plötzlich auf der E3 The Sands of Time Remake. Ne? Mhm. Und alle so, nein. Das braucht niemand. Niemand hat danach gefragt. Niemand will es haben. Niemand hat davon jemals geredet, dass es ein Remake davon geben soll. Wieso? Warum macht ihr ein Remake davon? Und warum sieht es so absolut grundtief hässlich aus? Das Remake ist von dem, was wir gesehen haben, ne? Ist das Remake das hässlichste Spiel der Welt. Lass mich raten, es sieht aus, als hätte jemand fast sowas wie null Budget gegeben und gesagt, mach das Beste draus. Ja, tatsächlich. Es ist fürchterlich. Es sieht schlimmer aus als die PlayStation 2-Fassung von damals. Es ist absolut grauenhaft. Aber, Gott sei Dank, das Spiel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, also, wenn man... Wir haben noch Zeit, bevor sie das Prince of Persia die Marke killen. Es wurde weiter verschoben. Die letzte Veröffentlichung wurde gesagt, ja, wir bringen es im März 2023. Und jetzt wird's... Es wurde verschoben. Auf ewig. Sozusagen, wir hoffen alle, dass es in der Versenkung verschwindet und dass niemand es anfängt auszubuddeln. Weil das Spiel sieht fürchterlich grauenhaft aus. Niemand hat danach gefragt. Du hast echt noch optimistische Blickrichtung. Es muss nur jemand sagen, es könnte uns Geld bringen. Ja, wenn man so die Taktik von Ubisoft so ansieht, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, dann leider ja. Ich empfehle tatsächlich, oh Himmelswillen, bitte nicht. Also ich will es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du ein Remake von Sense of Time. Nee, möchtest du auch nicht. Hervorragend. Okay, stellen wir die Frage, lieber die ich Neues. Immer. Stell mir die neue Frage, die ich jetzt immer gern stelle, weil ich finde das eine witzige Idee. Was würdest du machen? Würdest du nochmal ein neues machen wollen? Oder wie wär's mit mir, wenn du nochmal ein neues Prince of Persia machen? Was willst du? Willst du nochmal ein neues Prince of Persia? Willst du ein Remake? Erzähl. Also ich hätte tatsächlich gern ein neues mit einem neuen Prinzen und einer neuen Grundplot-Story, als jetzt diesen Sand of Time-Themen, Zeitreise, Rückspul, Vorspul. Was hättest du da für Ideen, wenn ich fragen darf? Ich hätte echt so einen richtig abgefahrenen Palast, so wie halt auch im ersten Teil immer gesehen hast, wo du dir denkst, dort kann keiner leben. Richtig herausfordernd auch von diesen Hupf- und Springspiel-Elementen. Mhm. Und von der Story muss es eine Romanze sein. Du musst in Echtzeit eigentlich deine Braut zur Hochzeit bringen. Ah, weil okay. Der Typ ist immer nur ein Prinz. Lass ihn doch mal zum Sultan werden. Stimmt allerdings, ja. Also sollte es um eine Hochzeit gehen und du musst quasi... Brautentführung ist das Thema, ne? Ja. Du musst die entführte Braut zurückholen. Und zwar bevor die Hochzeit stattfindet. Also im Prinzip ein Remake von Teil 1, nur halt auf neu. So eine Art, ja. Ja, okay, cool. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ich persönlich, ich möchte keinen weiteren Teil. Ich möchte einfach nur die Original Sense of Time Saga auf neuen Systemen. Das war's. Mehr will ich nicht. Verpasst ihnen einen Patch, dass sie auf dem neuen System laufen und mehr will ich nicht. Der Rest ist mir egal. Mir reichen die drei Sense of Time Games, die es gibt, und das passt schon. Der Rest kann von mir aus in der Versenkung ersaufen. Das ist so. Also mehr brauche ich nicht. Aber fair. Ja, mehr brauche ich nicht. Passt schon. Ja gut, da würde ich sagen, das war's mit unserer kleinen Reise ins Reich des Prinzen, der niemals zum Sultan wird. Das heißt, der könnte sich auch hinstellen. Ich könnte sagen, ich will Kalif sein anstelle des Kalifen. Ja. Das wird die ganze Zeit schon im Kopf rumgeschwört. Wer von euch noch Isnogut kennt, einfach googeln. Fantastisch. Der Kalif sein anstelle des Kalifen. Großartig. Ja, wie gesagt, ich danke dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und damit schließe ich den Podcast ab mit der Frage, die ich, oder mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber hebt einfach keine Dolche auf, die Apokalypse hervorruft. Mensch, so ganz einfach. Macht's gut.